Auf St. Pauli spielt der Johnny Mundharmonika, denn in Hamburg ist der Johnny zu Haus. Für den Johnny sind die Mädels nur zum Küssen da, auf St. Pauli kennt der Johnny sich aus. Johnny weiß, dass hier die Heimat der Matrosen ist, am Kehr wieder wirft sein Schiff die Anker aus. Darum spielt er auf St. Pauli Mundharmonika, denn in Hamburg ist der Johnny zu Haus. Kennt ihr das Lied von Johnny dem Matrosen? Sein stolzes Schiff ging unter im Orkan. Am Besanmast, da platzten ihm die Hosen. Doch sonst hat Neptun Johnny nichts getan. Er kam nach Singapur zu den Chinesen, den Seesack fraß der Hai im Ozean. 3 Jahre ist der Johnny weg gewesen, nun spielt er wieder auf der Reeperbahn. Dass hier die Heimat der Matrosen ist, am Kehr wieder wirft sein Schiff die Anker aus. Darum spielt er auf St. Pauli Mundharmonika, denn in Hamburg ist der Johnny zu Haus.